Wie du weißt, ist das Bücherschreiben für mich immer ein ziemlicher Kampf gewesen. Selten, dass mir mehr als ein paar Sätze in Folge locker von der Hand gehen. Es war für mich fast immer dieselbe alte Plackerei und dabei noch das Gefühl, dass ich eigentlich immer das Gleiche sagte. Aber in diesen 3 Wochen hier kamen mir die Worte manchmal schneller, als ich sie aufschreiben konnte, und manchmal hatte ich das Gefühl, dass da irgendjemand durch mich schreibt. Ich erzähle das nicht, weil ich meine Erfahrung außergewöhnlich finde, ganz und gar nicht, im Gegenteil. Ich will vielmehr sagen, dass jeder, wenn er nur genügend Leidenschaft und Offenheit mitbringt, Verbindung zu seinen Drala-Freunden aufnehmen kann und ihre Präsenz dann vielleicht als geballte Intuition an sich erlebt. Außerdem darf die Sicht nicht durch den Glauben behindert sein, dass die rationale, wissenschaftliche Sicht die einzig wahrheitsgetreue Geschichte der Welt erzählt. Du musst diese Sehnsucht haben und du musst bereit sein zu lieben. Der sufische Mystiker und Dichter Rumi, der große Liebende des Göttlichen im Innen und Außen, hat gesagt: Wenn du, o Bedürftiger, ein besonderes Organ der Wahrnehmung ausbilden möchtest, so vermehre deine Bedürftigkeit. Lucia Roncalli, eine äußerst engagierte und fürsorgliche Hebamme, die ich 1994 bei der Peer-Konferenz traf, erzählte mir von 4 Begegnungen, die sie bei Hausgeburten mit ihrem persönlichen Drala hatte. Über die 4. Begegnung erzählt sie: Eigentlich fühle ich es nicht in mir. Ich sehe es im Zimmer. Es sah bei jeder Begegnung gleich aus, und ich nenne es jetzt bei seinem Namen: Angst. Es ist massig wie ein Berg und zugleich einem Büffel ähnlich. Es hat ein dichtes, zottiges Fell und ein Auge. Ich sehe es von der Seite. Es hat nichts persönlich Bedrohendes oder Monströses. Es ist einfach, und es ist bei uns, eine weitere Präsenz im Zimmer. Angst hat ein Geschlecht. Ich sehe es als männlich. Allerdings wäre es zu viel der Personifizierung, wenn ich er sagen würde. Bei den anderen 3 Fällen, in denen Angst erschien, sind normale Geburten gesunder Frauen nach unauffälliger Schwangerschaft völlig entgleist. Es waren die denkbar ungewöhnlichsten Notfälle, unvorhersehbar. Die Sache nahm bei diesen ersten 3 Malen immer ein gutes Ende, aber vorher gab es endlose Augenblicke, in denen alles auf Messerschneide stand. Bei dieser 4. Begegnung mit Angst, 4 Fälle unter 200 erfolgreichen Hausgeburten, an denen Lucia beteiligt war, waren die Vitalzeichen des Kindes bis Sekunden vor der Geburt gut. Trotzdem überlebte es nur einige Monate, und zwar unter künstlicher Beatmung, bis die Eltern das Gerät schließlich abstellen ließen. Hätte Lucia gegen den entschiedenen Wunsch der Eltern, gegen den Rat der anwesenden Kollegin und gegen die Tatsache, dass keinerlei medizinische Notwendigkeit zu erkennen war, auf einer Verlegung ins Krankenhaus bestehen sollen? Sie selbst sagt: In einer rationalistischen Kultur ist das mit seltsamen Empfindungen so eine Sache. Nur zu leicht lässt du dich davon abbringen, sie ernst zu nehmen. Wenn verifizierbare Daten an oberster Stelle stehen, dein Gefühl aber etwas anderes sagt, dann stehst du mitten in der Pampa, wo nichts mehr so genau bekannt ist, wo es keine gebahnten Wege gibt und Kochbuchregeln keine Gültigkeit haben. Deshalb kommt Lucia zu folgendem Schluss: Vielleicht hätte dieses Leben gerettet werden können, wenn ich die von Angst gegebenen Zeichen akzeptiert und die Verlegung in die Klinik vorgeschlagen hätte. Möglicherweise war auch ein anderer Faktor im Spiel, den vielleicht die Eltern verstanden hätten, wenn ich mit ihnen offen über Angst gesprochen hätte. Es könnte sein, dass sie sich dann auch nicht für die Klinik entschieden hätten, sondern für Gebete oder etwas anderes. Dann hätte jedenfalls die Verantwortung für die Entscheidung und die Folgen dargelegen, wo sie hingehört, in den Händen der Eltern. Diese Gedanken gehen mir immer noch durch den Kopf. Und ich würde am liebsten Trommeln schlagen und an den Glockenseilen zerren und von den Dächern rufen: Intuitives Wissen ist genauso real wie Labordaten. Es muss in medizinische Entscheidungen mit dem gleichen Respekt einbezogen werden wie das Quantifizierbare. Wir müssen eine Sprache entwickeln, in der wir, und zwar ordentlich, über diese Dinge sprechen können. Zu allen Zeiten und in allen Völkern haben die Menschen solche Energiemuster angerufen, die wir Götter, Geister, Helfer, Dralas, Engel, Devas oder wie auch immer nennen. In der kosmischen Geschichte, die ich in diesen Briefen erzähle, sind diese Wesen einfach Muster im Ozean der Energie, des Fühlens und des Gewahrseins, Muster, auf die wir uns einstimmen können, so dass sie aus dem Ozean hervortreten. Wir sind letztlich nicht getrennt von diesen Gottheiten, wir haben gleichsam Teil an ihrem Wesen, und dadurch können wir mit ihnen kommunizieren oder sie mit uns. Wenn wir uns den Dralas öffnen, und sei es auch nur für einen Augenblick, können sie uns leiten. Aber nur wenn wir jetzt leben, können wir diese Verbindungen fühlen und die Dralas einlassen. Jetztheit ist der Schlüssel. Tatsächlich ist das jetzt sogar der einzige Augenblick, den du je hast, Vanessa. Aber eine Warnung muss ich hier noch anfügen. Die Energiemuster der Götter und Geister sind nicht unbedingt angenehm oder hilfreich, also sieht man sich besser vor. Es gibt in diesem Bereich, genauso wie in der Menschenwelt, Energiemuster, die eher entzweiend wirken und Leiden verursachen. Die wollen wir sicher nicht anlocken. Wir können uns zu unserem eigenen Wohl und zum Nutzen anderer auf größere Energiemuster einstimmen, aber wir können damit auch viel Schaden anrichten. Das ist wie mit der Elektrizität, die an sich neutral ist, aber nutzbringend oder schadenbringend angewendet werden kann. Wir sollten wissen, an wen wir uns wenden. Wir sollten auch wissen, was wir tun und warum. Der beste Schutz besteht in dem klaren Wissen, dass wir letztlich nicht voneinander getrennt sind und nicht voneinander getrennt werden können. Im Grunde sind wir verbunden, als Muster im Raum des Fühlen Energie-Gewahrseins. Wenn wir also Drala-Energie anziehen, sollten wir immer wissen und fühlen, dass wir es nie bloß für uns tun, sondern stets für uns und für andere. Und noch etwas, das nicht genug betont werden kann. Nicht nur spirituelle Übungen verbinden uns mit der größeren Welt, einer verzauberten oder heiligen Welt. Alles andere, was wir tun, Holzhacken, Feuer machen, Frühstück zubereiten, den Wagen anlassen, im Supermarkt einkaufen, ist auch ein Ritual. Wir tun diese Dinge Tag für Tag ein Leben lang. Und wenn wir dabei geistesgegenwärtig sind, fühlen wir auch, wie jede dieser Tätigkeiten uns mit allem anderen in der Welt verbindet. Künstlerische Tätigkeiten, wie etwa Holzschnitzerei, aber auch alles andere, was Menschen tun, sogar Sport, können uns mit den jeweils zugehörigen Drala-Energien verbinden. Gerade künstlerische oder kunsthandwerkliche Tätigkeiten, wenn wir ihnen mit echter Passion nachgehen, können besonders gut die Drala-Energien anziehen, weil wir darin Mustern folgen, die sich über Generationen entwickelt und erhalten haben.